oder bin ich es nicht? Früher habe ich viele der miesen Pillen verdickt. Wenn meine Eltern das erfahren, Homie, killen sie mich. Scheißegal, bei welcher Bank du bist, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich will sehen, wie bulletproof ihr seid. Ich muss, du tust mir leid, denn ich wicke diese motherfucking Crews allein. Summer, yeah! Warum müsst ihr über Mütter oder euren Taschen? Warum schreibe ich mir was bitte über volle Taschen? Wisst ihr denn, wie lange das geht, mit allen, die hängen, vor meiner Türschlange zu stehen? Und sag schon mal, sowas denke ich mir aus. Beste Grunde zu mir, springst du den Fett in die Crowd. Echo Fresh, baby, mich kann heute gerne mehr verarschen. Mönchengladbach hat mir einen Monat Aachen. Summer wird ein Star. Summer wird ein Star, Summer wird ein Star, so wie es vorhin keiner war. Summer wird ein Star, Summer wird ein Star, Summer wird ein Star, so wie es vorhin keiner war. Ha!